Santana begann die zweite Soundcheck-Stunde. Das Stück Future Primitive findet sich auf der 72er LP Karawanserei. Eine ganz und gar ungewöhnliche Kombination zweier Klangdimensionen. Das typische Perkussionsfeuerwerk stammte von José Chipito Arias an den Timbales und von James Mingo Lewis, der die Bongos spielte. Scheinbar unberührt von diesem rhythmischen Hexenkessel schwebten ätherische E-Piano-Klänge und rückwärts heranfliegende Instrumente daher. Das Cover der LP nennt diese Sounds Additional Music, zusätzliche Musik, und sie stammt von Schlagzeuger Mike Shreve. Eric Burdon hat in seiner bis heute andauernden Sängerlaufbahn öfter mal den musikalischen Stil gewechselt. 1968 machte er auch nach dem sogenannten Summer of Love 1967 immer noch psychedelische Musik, während Stones und Beatles sich schon wieder bodenständigeren Sounds zugewandt hatten. Das 68er Album The Twain Shall Meet von Burdon und den Animals enthielt zum Beispiel die nachträgliche Hymne an das 67er Monterey Pop Festival und die mit Cembalo, Holzbläsern und weiteren psychedelischen Zutaten verzierte Nummer Orange and Red Beams. Die Stimmen klingen, als ob sie aus einer anderen Welt herübergeweht kommen. Reverse Reverb, umgekehrter Hall, heißt meines Wissens der auch heute noch beliebte Studiotrick, der es möglich macht. Thank you. Ende 1967 erschien eine Art Konzeptalbum der Who, The Who Sell Out. Zwischen den Songs gab's Jingles des Piratenradios Radio London und bei der Eröffnungsnummer des Albums Amnesia City in the Sky reichlich rückwärts schreiende Gitarre von Pete Townsend. Der Song selber, eine rare Ausnahme, war nicht von Townsend, sondern von Speedy Keen, der später bei Thunderclap Newman kurzzeitig Popruhm genoss. Eine ganz unerwartete Rückwärtsepisode der Who tauchte 1970 auf ihrem Album Live at Leeds auf. Für kurze Zeit dreht sich in der Einleitung von Magic Bus plötzlich alles rückwärts. Jetzt aber zu The Flock. Yeah! Crabfoot vom zweiten Album von The Flock mit Geiger Jerry Goodman. Gerade weil diese 8-Minuten-Nummer aus dem Jahre 1970 mit ihren stilistischen Sprüngen sonst ohne Soundeffekte auskommt, wirkt der kurze Einschub mit rückwärts abgespielten Schlagwerkklängen so überraschend und nachhaltig. Die englische Band Soft Machine ließ sich, wie einige andere auch, von den minimal sich verändernden Tonfolgen Terry Rileys inspirieren. Hugh Hopper, eine Zeit lang Bassist der Band, hatte eine ausgesprochene Vorliebe für sich endlos wiederholende, übereinander geschichtete Bandschleifen. Und Keyboarder Mike Ratledge's Stück Out Bloody Rages vom 70er Doppelalbum Third beginnt ein klein wenig wie Terry Riley mit Rückwärtsgang. Takes a weekly packet to keep the trip in pocket. Cost a pretty penny just to stay afloat. It takes a lot of lolly trying to be jolly when the interest is mounting in the bank and in my person. It takes a bit of doing to feeling up to scratch. Dawn to dusk, when it is raw, my ego breaking from months of toil to separate my real self from it. Everybody loves me, everyone but me. It's custom cash to melt the ice, it's wicked blood to hear I'm nice. To keep a shrink in pocket, it costs a pretty penny just to stay afloat. Takes a lot of lolly trying to be jolly when the interest is mounting in the bank and in my person. And it takes a bit of doing to feeling up to scratch. Work, work, work. My ego breaking from months of toil to separate my real self from its husk. Everybody loves me, everyone but me. It's custom cash to melt the ice. I sweaty blood, but here I'm nice. It takes a bit of doing to feeling up to scratch. Das war zuletzt der frühere Soft Machine Drummer Robert Wyatt mit seinem Shrink-Rap, dem Psychiater-Rap, von seiner 91er CD Dondestan. 20 Jahre zuvor entstand das Stück mit Rückwärtsgesang. Die Orgelakkorde klangen bei diesem Stück seltsam nach Canterbury-Szene. Eine solche Rhythmusgruppe gab es damals allerdings nur bei einer Band, bei Can aus Köln, mit Jackie Diebezeit am Schlagzeug und Holger Tschukai am Bass. Die Godfathers sind für ihren beinharten, leicht Rhythm and Blues gefärbten Hardrock-Sound bekannt. Auf der LP mit ihrem bisher größten Hit Birth, Schoolwork, Death aus dem Jahr 88 fand sich aber auch ein deutlich psychedelisch gefärbter Song, When Am I Coming Down. in pastel hats and coats, gathered round the cold, cold stone. Loving mother fawns and dotes, unaware the child is not her own. The sun's holy water glistening, for one, it's a disastrous christening. The hapless babe twists and turns in the water that he knows will burn. Dante's child, his eyes a rage, his mother's arms an unwitting cage, while angels fight in purgatory to decide this moment's destiny. Heaven's house band is making its last stand, reciting its litanies over secular symphonies, willing the service to go ahead, a baptism of fire for the living dead. Thank you. Nach den Godfathers zwei weitere Nummern aus den 80ern, die auf den Trick mit rückwärts laufenden Klängen zurückgriffen. Die Honolulu Mountain Daffodils ließen 1988 rückwärtige Klavierklänge bedrohlich dräuen. Und auf dem Cover bedanken sie sich noch bei Bands wie Neu, der ersten Ausgabe der Velvet Underground, und bei Eno für deren Musik und Inspiration. 5 Minuten im Leben Greenwood Goldings hieß dann das letzte Stück von der mir ansonsten völlig unbekannten Band Biff Bang Pow. Ihre LP The Girl Who Runs the World erschien 1987 auf dem English Creation Label. Karl Rötzmer arbeitet bei dem letzten Stück dieser Sendung nicht mit rückwärts abgespielten Tonbändern, sondern mit per Hand langsam vor- und zurückgedrehten Schallplatten. Im November letzten Jahres stellte er schon eine Arbeitsprobe dieses Stücks für ein Porträt in der Reihe Studiozeit beim Deutschlandfunk zur Verfügung. Vor knapp 2 Wochen ist die neue CD von Kaspar Brötzmanns Massaker nun fertiggestellt worden. Und dankenswerterweise kann ich an dieser Stelle schon einen kleinen Ausschnitt aus der Ende April, Anfang Mai erscheinenden CD vorstellen. Sie wird die Galeere heißen und das abschließende Stück der CD ist eben jenes, in dem unter anderem vor- und zurückgedrehte Schallplattensounds eine wichtige Rolle spielen. Das Stück heißt Koksofen. Anfang November Jahres meinte Kaspar Brötzmann, die neue Platte werde die neue Spielplatte auf geradezu beängstigende Art und Weise gelungen ist. Gestern Liebesbriefe in die Tiefe schickt und immer wieder Balken in die Köpfe tritt, sich am Frühjahr verschluckt, den Koksofen heiß gemacht. So höre doch auf dieses Wiegenlied, das Pendel in Bolzen schlägt, Fratze Blutgeruch dir in die Suppe schrubbt, Morast das Ufer nimmt, ein Wiegenlied die Welt zum Glühen bringt. Kriegsschmiede, die Welt zum Glühen bringt und es dir die zarte Seele streift. Nicht.